aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Vergesset, was da hinten liegt und euren Weg beschwert, was ewig euer Herz verglüht, ist wohl des Opfers wert. Und was euch noch gefangen hält, o werft es von euch ab, begraben sei die ganze Welt für euch in Christi Grab. So steigt ihr frei mit ihm hinan zu lichten Himmelshöhen. Er uns vorauf, er bricht uns Bahn, wer will ihm widerstehen? Drum aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest in den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit.